arbeiten im Dunkeln, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Über den Dächern der Stadt hält er Wacht. Einsatzort ist die Welt, seine Dienstzeit die Nacht. Die Ringfinger geopfert und zur Klinge gemacht. Umgang mit Waffen aller Art in Erfahrung gebracht. Mit aller Macht schlägt er jeden Tag die Schlacht. Mal mit aller Härte, mal wie eine Katze, so sah den Tod gebracht. Hat er den Feinden der Sache, allen Gegnern des Credos die bittere Rache. Aus der Asche steigt er wie ein Phönix auf, hat er dich einmal im Visier, so nimm dein Schicksal seinen Lauf, also lauf. Auch wenn du weißt, ihn hält nichts auf, er klebt wie Pech an dir, erst nach Ausführung hört er auf. Er ist ein Draufgänger, wo andere rausgehen, geht er rein. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Messer an Kehle, Stein um Stein, so soll es sein. Diesem Mann plagt kein Gewissen, das Wissen um die gute Sache ist ein sanftes Ruhekissen. Es war alles erlaubt, ein moderner Assassine, ein Schatten, ein Phantom zum bösen Spiel, die böse Miene. Einsamer Wolf, moderner Blitzkrieg, die eiserne Maxime, seine Tat, die stürzt des Boden, Gewalt, Herrscher und Regime. Es war alles erlaubt, ein moderner Assassine, ein Schatten, ein Phantom zum bösen Spiel, die böse Miene. Einsamer Wolf, moderner Blitzkrieg, die eiserne Maxime, seine Tat, die stürzt des Boden, Gewalt, Herrscher und Regime. Er warf nach Konfusion, doch jeder weiß, woher es kam. Ein Agent aus dem Untergrund, dem Widerstand nah. Ein gutes Hall ist der, an dem der Deserteure unterstützt. Du weißt, du warst auf seiner Liste, wenn dein Blut am Ende spritzt. Oder du ungespitzt wirst in den Boden gerammt. Und als einziges ragt noch dein Kopf raus aus dem Sand. Dein Name stand darauf, es war dein Todesurteil. Ein Kopfgeldjäger, der nicht lange verweilt. Und so eilt er weiter auf zum nächsten Auftrag. Das besagte Attentat war heute bei weitem nur der Auftrag. Der beauftragt, dann meistens dann, wenn es schon brennt. Er ist der Mann fürs Grobe, der weder Schmerz noch Mitleid kennt. Die Zeit, sie rennt und keine Kugel wird verschwendet. Kontakt mit ihm heißt Meister, ist dein Leben schon bald endet. Ein letzter Funkspruch wird gewendet, doch er geht ins Leere. Mit den Feinden paktiert, kam so dem Credo in die Quere. Nichts war alles erlaubt, ein moderner Assassine, ein Schatten, ein Phantom zum bösen Spiel, die böse Miene. Einsamer Wolf, moderner Blitzkrieg, die eiserne Maxime, seine Tat, die Stadt des Boden, Gewalt, Herrscher und Regime. Nichts war alles erlaubt, ein moderner Assassine, ein Schatten, ein Phantom zum bösen Spiel, die böse Miene. Einsamer Wolf, moderner Blitzkrieg, die eiserne Maxime, seine Tat, die Stadt des Boden, Gewalt, Herrscher und Regime. Seine Tat, die Stirn des Boden, Gewalt, Herrscher und Regime.